Schaut, Götter, dieses ist ein Bild von Sachsens Kurprinz Friedrichs Jugend. Der muntern Jahrenlauf weckt die Verwunderung schon jetzt und auf. So mancher Tritt, so manche Tugend. Schaut, wie das treue Land mit Freuden angefüllt, da es den Flug des jungen Adlers sieht, da es den Schmuck der Raute sieht, und da sein hoffnungsvoller Prinz der allgemeinen Freude blüht. Schaut aber auch der Musen frohe Reihen und hört ihr singendes Erfreuen.